Anna und ihre Freunde sind jetzt in der 2. Klasse, genau wie du. Wie geht die Geschichte weiter? Möchtest du das wissen? Dieses Buch erzählt davon.